Vater, Mutter, Schwestern, Brüder hab ich auf der Welt nicht mehr. Kehrt ich auch zur Heimat wieder, fänd ich alles üd und leer. Ja, wenn nur noch einsam leben, das soll deine Freude geben, das soll deine Freude geben. O, wie süß und o, wie schön wär ein solches Wiedersehn. O, wie süß und o, wie schön wär ein solches Wiedersehen. In der Reichsstadt traf ich neulich einen dicken Schenkwirt an. Freundchen, rief er, nicht so eilig, seid so gut und kommt heran. Geld, ihr wisst, wovon ich spreche, zahlt mir jetzt die Schuldgezeche, zahlt mir jetzt die Schuldgezeche. Das war mir, ich muss gestehen, gar kein freudig Wiedersehen, gar kein freudig Wiedersehen, gar kein freudig Wiedersehen. Hab schon öfter sagen hören, dass man dort sich wieder sieht, aber niemand kann's beschwören, keiner weiß, was dort geschieht. Wenn es fest und sicher stände, dass man da sich wieder fände, dass man da sich wieder